Kapitel 13, Teil 1 aus Der Doppelgänger. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Doppelgänger von F.M. Dostojewski, übersetzt von Hermann Röll. Das Wetter schien sich bessern zu wollen. In der Tat begann der nasse Schnee, der bisher in dichten Massen gefallen war, allmählich spärlicher zu werden und hörte zuletzt fast ganz auf. Der Himmel wurde sichtbar und hier und da glänzten an ihm die Sterne auf. Aber es war immer noch nass, schmutzig, feucht und drückend, namentlich für Herrn Goljalkin, der ohnehin schon nur mit Mühe Atem holen konnte. Sein durchnässter, schwer gewordener Mantel teilte allen seinen Gliedern eine unangenehm warme Feuchtigkeit mit und lähmte durch sein Gewicht seine sowieso schon recht schwach gewordenen Beine. Ein fieberhaftes Zittern lief ihm wie ein Gekribbel bissiger Ameisen über den ganzen Körper. Die Ermattung ließ einen kalten, krankhaften Schweiß aus allen Poren heraustreten, so daß Herr Goljatkin sogar vergaß, bei dieser passenden Gelegenheit mit der ihm eigenen Festigkeit und Entschlossenheit seine Lieblingsredensart zu wiederholen, daß er dennoch vielleicht möglicherweise irgendwie wahrscheinlich unbedingt obsiegen und alles sich gut gestalten werde. »Übrigens macht das alles vorläufig noch nichts«, fügte unser starker, noch ungebeugter Held hinzu und wischte sich die kalten Wassertropfen vom Gesichte, die nach allen Seiten von der Krempe seines runden Hutes herabflossen, der dermaßen durchnässt war, dass er das Wasser nicht mehr festhalten konnte. Nachdem unser Held noch hinzugefügt hatte, dass das alles noch nichts zu bedeuten habe, versuchte er, sich auf einen ziemlich dicken Holzklotz zu setzen, der auf Olsufi Iwanowitsches Hofe neben einem Haufen Holz lag. Von spanischen Serenaden und seidenen Strickleitern konnte jetzt allerdings nicht die Rede sein, aber er konnte nicht umhin, an jenes bescheidene Winkelchen zurückzudenken, das zwar nicht sehr warm, aber dafür bequem und verborgen gewesen war. Denn jenes Winkelchen hatte, beiläufig bemerkt, jetzt viel Verlockendes für ihn. Jenes Winkelchen auf dem Flur von Olsufi Iwanowitsches Wohnung, wo unser Held früher, beinahe am Anfang dieser wahrhaften Geschichte, volle 2 Stunden lang zwischen einem Schranke und einem alten Wandschirm zwischen allerlei unbrauchbarem Hausrat, Trödelkram und Gerümpel gestanden hatte. Die Sache war die, dass auch jetzt Herr Goljatkin bereits ganze 2 Stunden auf Olsufi Iwanowitsches Hofe stand und wartete. Aber was eine nochmalige Benutzung jenes früheren bescheidenen, bequemen Winkelchens anlangte, so gab es da jetzt mehrere Hindernisse, die es früher nicht gegeben hatte. Das erste Hindernis bestand darin, dass man dieses Plätzchen wahrscheinlich seinerzeit bemerkt und seit der Affäre auf dem letzten Balle bei Olsufi Iwanowitsch einige vorbeugende Maßregeln getroffen hatte. Und zweitens musste er doch auf das verabredete Zeichen von Klara Olsufjewna warten. Denn irgendein solches verabredetes Zeichen musste doch unbedingt dabei vorkommen. So war es immer zugegangen und er sagte sich, »Wir sind nicht die Ersten, die es so machen und werden nicht die Letzten sein.« Herr Goljatkin erinnerte sich hierbei sehr apropos flüchtig an einen Roman, den er schon vor langer Zeit einmal gelesen hatte, wo die Heldin ihrem Alfred in ganz ähnlicher Lage das verabredete Zeichen dadurch gab, dass sie ein rosa Band ans Fenster knüpfte. Aber ein rosa Band konnte jetzt zur Nachtzeit und bei dem durch seine Feuchtigkeit und Unzuverlässigkeit bekannten Petersburger Klima nicht zur Anwendung kommen. Das war kurz gesagt völlig unmöglich. »Nein, seidene Strickleitern kommen hier nicht in Frage«, hatte unser Held gedacht, als er auf den Hof kam. »Ich werde mich lieber hierher stellen, ganz allein, bescheiden und in der Stille, zum Beispiel hier an diesem Platz.« Und er hatte sich ein Plätzchen auf dem Hofe ausgesucht, den Fenstern gerade gegenüber, bei einem aufgeschichteten Holzhaufen. Allerdings gingen auf dem Hofe viele fremde Leute umher, Stallknechte, Kutscher, dazu rasselten die Räder, schnaubten die Pferde und so weiter. aber trotzdem war der Platz wohl geeignet, ob man ihn nun bemerkte oder nicht. Jetzt wenigstens war der Vorteil der, dass die Sache gewissermaßen im Schatten vor sich ging und niemand Herr Goljatkin sah, während er selbst geradezu alles sehen konnte. Die Fenster waren hell erleuchtet. Es war eine vornehme Gesellschaft bei Olsuf Iwanowitsch. Musik war übrigens noch nicht zu hören. Also findet kein Ball statt, sondern es sind aus irgendwelchem anderen Anlass Gäste geladen, dachte unser Held beklommenen Herzens. Aber sollte es denn auch heute sein? Ging es ihm durch den Kopf. Liegt auch kein Irrtum im Datum vor? Es könnte doch sein, möglich ist alles. Vielleicht war der Brief gestern geschrieben, gelangte aber gestern nicht in meine Hände, und zwar deswegen nicht, weil sich Petruschka da hineingemischt hat, dieser Halunke. Oder er war morgen geschrieben, das heißt, es stand darin, dass ich erst morgen alles tun sollte, das heißt, mit dem Wagen warten sollte. Hier überlief es unseren Helden ganz kalt, und er griff in die Tasche, um den Brief herauszuholen und die Sache festzustellen. Aber zu seiner Verwunderung wand sich der Brief in der Tasche nicht vor. »Wie geht das zu?« flüsterte Herr Goljatkin, mehr tot als lebendig. »Wo habe ich ihn nur gelassen? Also habe ich ihn verloren?« »Das hat noch gefehlt«, stöhnte er schließlich. »Wenn er nun aber jetzt in schlechte Hände fällt?« »Ja, vielleicht ist er schon in schlechte Hände gefallen. Herrgott, was kann das für Folgen haben? Die Folge wird sein, dass... Oh, über mein unglückseliges Schicksal!« Hier begann Herr Goljatkin wie Espenlaub zu zittern bei dem Gedanken, dass vielleicht sein unehrenhafter Zwillingsbruder, als er ihm den Mantel auf den Kopf warf, dabei gerade die Absicht verfolgt habe, den Brief zu entwenden, von dessen Existenz er irgendwie durch Herrn Goljatkins Feinde Wind bekommen hatte. »Er wird ihn als Beweisstück weggenommen haben«, dachte unser Held. »Und was für ein schwerwiegendes Beweisstück ist er?« Nach dem ersten Anfall des Schreckens und der Erstarrung stieg Herrn Goljatkin das Blut in den Kopf. Stöhnend und zähneknirschend griff er sich an seine glühende Stirn, ließ sich auf seinen Holzklotz niedersinken und begann über etwas nachzudenken. Aber die Gedanken in seinem Kopfe vermochten nicht, an einem Gegenstand haften zu bleiben. Irgendwelche Persönlichkeiten huschten vor seinem geistigen Auge vorüber. Irgendwelche längst vergessenen Ereignisse kamen ihm bald undeutlich, bald klar ins Gedächtnis. Irgendwelche Melodien dummer Lieder gingen ihm durch den Kopf. Es war eine Pein, eine unnatürliche Pein. Mein Gott, dachte unser Held, als er einigermaßen zur Besinnung kam und suchte das dumpfe Schluchzen in seiner Brust zu ersticken. Gib mir festen Mut bei der unergründlichen Tiefe meines Unglücks, dass ich verloren bin, ganz vernichtet bin, daran kann kein Zweifel mehr bestehen, und das liegt ganz im natürlichen Laufe der Dinge. Es kann eben nichts anders sein. Erstens habe ich meine Stelle verloren, unbedingt verloren, ich musste sie mit Notwendigkeit verlieren. Nun, einigermaßen werde ich allerdings auch dann zurechtkommen. Mein Geld reicht fürs Erste aus, ich nehme mir eine andere, kleine Wohnung. Petruschka wird nicht mehr bei mir sein. Ich kann mich auch ohne diesen Halunken behelfen. Ich lebe dann eben als Chambre Garniste, nun gut. Dann kann ich auch kommen und gehen, wann ich Lust habe, und kein Petruschka wird darüber brummen, dass ich zu spät nach Hause komme. Ja, so ist das. Das ist ein Vorzug des Chambre Garnistentums. Nun, das ist ja allerdings alles ganz gut. Aber warum rede ich gar nicht über das, worauf es ankommt? Hier erhellte der Gedanke an die gegenwärtige Lage wieder Herrn Goljatkins Gedächtnis. Er blickte um sich. »Ach, Herr du mein Gott, wovon rede ich denn da jetzt?« dachte er ganz verstört und griff sich an den glühenden Kopf. »Wollen Sie nicht bald fahren, Herr?« sagte eine Stimme über dem Kopfe des dasitzenden Herrn Goljatkin. Herr Goljatkin fuhr zusammen. Vor ihm stand sein Kutscher, ebenfalls völlig durchnässt und durchfroren. Vor Ungeduld und Langeweile war er auf den Gedanken gekommen, sich einmal nach Herrn Goljatkin hinter dem Holzhaufen umzusehen. »Ich weiß nicht, mein Freund. Ich werde bald fahren, mein Freund. Sehr bald, sehr bald. Warte noch ein bisschen.« Der Kutscher ging, etwas vor sich hin brummend, wieder weg. »Was mag er da brummen?« dachte Herr Goljatkin, und die Tränen kamen ihm in die Augen. »Ich habe ihn doch für den ganzen Abend genommen. Also kann ich... ich bin jetzt in meinem Rechte, so ist das. Ich habe ihn für den ganzen Abend genommen, also ist die Sache in Ordnung. Wenn er auch so dasteht, das ist ganz gleich. Das hängt alles von meinem Belieben ab. Wenn ich fahren will, kann ich fahren, und wenn ich nicht fahren will, kann ich es unterlassen. Und wenn ich hier hinter dem Holz stehe, so ist auch dagegen nichts einzuwenden, und er darf sich nicht erdreisten, etwas darüber zu sagen. Wenn der Herr Lust hat, hinter dem Holze zu stehen, nun, dann steht er eben hinter dem Holze. Und damit befleckt er niemandes Ehre. So ist das. Ja, so ist das, mein Fräulein, wenn Sie es wissen wollen. Und in einer Hütte, mein Fräulein, in einer Hütte lebt in unserem Zeitalter niemand. So ist das. Und ohne Moralität kann man in unserem Zeitalter der Industrie nichts erreichen, mein Fräulein. Dafür dienen Sie selbst jetzt als trauriges Beispiel. Also Ihrer Meinung nach soll ich das Amt eines Tischvorstehers bekleiden und in einer Hütte am Gestade des Meeres leben. Erstens, mein Fräulein, gibt es am Gestade des Meeres keine Tischvorsteher, und zweitens können wir beide mir keine Stelle als Tischvorsteher verschaffen. Denn gesetzt zum Beispiel, ich reiche eine Bittschrift ein und sage darin, so und so, ich bitte, mich zum Tischvorsteher zu machen und mich vor meinen Feinde zu schützen. Dann werden Sie merken, mein Fräulein, dass es viele Tischvorsteher gibt und dass Sie hier nicht bei der Emigrantenfalballa sind, wo Sie Moralität gelernt haben, wofür Sie selbst als trauriges Beispiel dienen. Moralität, mein Fräulein, das bedeutet, zu Hause sitzen, seinen Vater ehren und nicht vorzeitig an Freier denken. Die Freier, mein Fräulein, werden sich zur rechten Zeit schon finden, so ist das. Gewiss, man muss unstreitig auch allerlei Fertigkeiten und Kenntnisse besitzen, als da sind. Ein bisschen Klavier spielen, Französisch sprechen, Geschichte, Geographie, Religion und Rechnen, so ist das. Aber mehr ist nicht vonnöten. Dazu kommt noch die Küche. Zu dem Wissensgebiete eines jeden wohlgesittenden Mädchens gehört unbedingt auch die Küche. Aber was wird mit Ihnen werden? Erstens, mein schönes, gnädiges Fräulein, wird man Sie nicht so einfach davonlassen, sondern eine Verfolgung veranstalten und Sie, wenn man Sie attrapiert hat, in ein Kloster stecken. Was dann, mein Fräulein? Was befehlen Sie mir dann zu tun? Befehlen Sie mir, mein Fräulein, nach Anweisung einiger dummer Romane auf einen nahegelegenen Hügel zu gehen und nach den kalten Mauern Ihres Gefängnisses hinblickend in Tränen zu zerfließen und schließlich so zu sterben, gemäß der Vorschrift einiger verdrehter deutscher Dichter und Romanschriftsteller? Ja, mein Fräulein? Aber gestatten Sie mir, Ihnen in aller Freundschaft zu sagen, erstens, dass die Dinge sich nicht in dieser Weise vollziehen, und zweitens, dass ich am liebsten Sie und Ihre Eltern gehörig dafür durchhauen möchte, dass Sie Ihnen französische Bücher zu lesen gegeben haben, denn aus französischen Büchern kann man nichts Gutes lernen. In denen steckt Gift, verderbliches Gift, mein Fräulein. Oder denken Sie etwa, gestatten Sie die Frage, oder denken Sie etwa, wir werden ungestraft entfliehen können und dann zusammen in einer Hütte am Meeresstrande wohnen? Und dann fangen wir an zu gären und zu schnäbeln und von allerlei Gefühlen zu sprechen und verbringen so unser ganzes Leben in Zufriedenheit und Glück? Und dann stellt sich ein Kleines ein und wir sagen, so und so, Sie, unser Vater Staatsrat, Olsufi Iwanowitsch, da hat sich ein Kleines eingestellt. Nehmen Sie also bei diesem passenden Anlass Ihren Fluch zurück und segnen Sie uns, junges Paar? Nein, mein Fräulein, da vollziehen sich die Dinge wieder nicht in dieser Weise. Und der erste Punkt ist der, dass es kein Gären und Schnäbeln mehr gibt. Hoffen Sie darauf nicht. Heutzutage, mein Fräulein, ist der Mann der Herr. Und eine gute, wohlgesittete Frau muss ihm in allen Stücken zu gefallen leben. Zärtlichkeiten aber, mein Fräulein, sind heutzutage in unserem Zeitalter der Industrie nicht mehr beliebt. Die Zeiten Jean-Jacques Rousseaus sind vorüber. Heutzutage kommt zum Beispiel der Mann hungrig vom Dienste nach Hause. Da sagt er dann: »Mein Herzchen, hast du nicht vor dem Mittagessen ein bisschen was zu essen? Ein Schnäpschen zu trinken, ein Stückchen Hering zu essen?« Da müssen sie dann ein Schnäpschen und ein Stückchen Hering gleich in Bereitschaft haben. Der Mann isst das mit gutem Appetit. Aber sie sieht er gar nicht an, sondern er sagt: »Geh in die Küche, mein Kätzchen, und sieh nach dem Mittagessen. Und vielleicht gibt er ihnen in der Woche nur ein einziges Mal einen Kuss, und auch das nur mit gleichgültigem Wesen.« »So ist das jetzt bei uns, mein Fräulein. Und auch das nur mit gleichgültigem Wesen.« »So wird das sein, wenn man es recht überlegt, wenn es nun einmal dahin gekommen ist, dass man die Sache in dieser Weise zu betrachten anfängt. Und was habe denn ich damit zu schaffen? Warum haben Sie mich in Ihr launenhaftes Treiben hineingezogen, mein Fräulein? Sie schreiben, edler, für mich leidender und meinem Herzen in jeder Hinsicht teurer Mann und so weiter. Ja, erstens, mein Fräulein, passe ich gar nicht für Sie. Sie wissen selbst, dass ich mich auf Komplimente nicht verstehe, es nicht liebe, den Damen allerlei parfümierten Unsinn vorzuschwatzen, das celadonhafte Wesen nicht ausstehen kann und auch offen gestanden kein schönes Äußeres besitze. Lügenhafte Prahlerei und Ziererei werden Sie bei mir nicht finden. Das gestehe ich Ihnen jetzt mit aller Offenherzigkeit. So ist das. Ich besitze nur einen geraden, offenen Charakter und einen gesunden Verstand. Mit Intrigen gebe ich mich nicht ab. Ich bin kein Intrigant und bin stolz darauf. So ist das. Ich bewege mich unter guten Menschen ohne Maske und um ihnen alles zu sagen.« Auf einmal fuhr Herr Goljatkin zusammen. Der rötliche, völlig durchnässte Bart seines Kutschers blickte wieder zu ihm hinter das Holz. »Ich komme gleich, mein Freund, weißt du, mein Freund, sogleich. Sofort komme ich, mein Freund«, antwortete Herr Goljatkin mit zitternder, gramvoller Stimme. Der Kutscher kratzte sich im Nacken, strich sich dann den Bart glatt und trat einen Schritt vor. Hierauf blieb er stehen und blickte Herrn Goljatkin misstrauisch an. »Ich komme sofort, mein Freund, ich will nur, siehst du, mein Freund, ich will nur noch ein wenig, siehst du, mein Freund, ich will nur noch eine Sekunde hier, siehst du, mein Freund.« »Wollen Sie vielleicht überhaupt nicht mehr fahren?« sagte endlich der Kutscher, indem er entschlossen an Herrn Goljatkin herantrat. »Doch, mein Freund, ich komme gleich. Siehst du, mein Freund, ich warte nur noch.« »Na gut.« »Siehst du, mein Freund, ich... Aus welchem Dorfe bist du denn, mein Lieber?« »Wir sind Leibeigene.« »Hast du eine gute Herrschaft?« »Es geht.« »Ja, mein Freund, bleib nur noch ein bisschen bei mir, mein Freund. Siehst du, mein Freund, bist du schon lange in Petersburg?« »Ich fahre schon ein Jahr.« »Und geht es dir gut, mein Freund?« »So ziemlich.« »Ja, mein Freund, ja. Danke der Vorsehung, mein Freund. Einen guten Menschen kannst du jetzt lange suchen, mein Freund. Heutzutage sind gute Menschen selten geworden, mein Lieber. Ein guter Mensch hält dich sauber, mein Lieber, und gibt dir zu essen und zu trinken. Aber siehst du, manchmal fließen Tränen auch auf das Gold, mein Freund. Siehst du, hier hast du ein bedauernswertes Beispiel vor dir. So ist es, mein Lieber.« Dem Kutscher schien Herr Goljatkin leid zu tun. »Na, wenn Sie wollen, werde ich noch warten. Wollen Sie denn noch lange hier bleiben?« »Nein, mein Freund, nein, ich werde jetzt, weißt du, ich werde jetzt nicht mehr warten, mein Lieber. Wie denkst du darüber, mein Freund? Ich schenke dir Vertrauen. Ich werde hier nicht mehr warten.« »Werden Sie vielleicht überhaupt nicht mehr fahren?« »Nein, ich fahre nicht mehr, mein Freund, nein. Aber ich danke dir, mein Lieber, so ist das. Wie viel bekommst du denn, mein Lieber?« »Was wir abgemacht haben, Herr, das müssen Sie mir auch geben. Ich habe lange gewartet, Herr. Sie werden ja einen armen Menschen nicht zu Schaden bringen wollen, Herr.« »Nun, da hast du dein Geld, mein Lieber, da hast du es.« Damit gab Herr Goljatkin dem Kutscher die ganzen 6 Rubel. Er entschloss sich nun im Ernst, keine Zeit weiter zu verlieren, sondern sich davon zu machen, umso mehr, da die Sache bereits endgültig entschieden und der Kutscher entlassen war und es folglich keinen Zweck mehr hatte, länger zu warten. So verließ er denn den Hof, ging durch den Torweg, wandte sich links und begann, ohne sich umzusehen, keuchend und froh davonzulaufen. »Vielleicht gestaltet sich noch alles gut«, dachte er, »und ich bin auf dieser Art dem Unheil entronnen.« Wirklich war es Herrn Goljatkin auf einmal sehr leicht ums Herz geworden. »Ach, wenn sich doch alles gut gestalten wollte«, dachte unser Held, obwohl er selbst wenig daran glaubte. »Nun will ich«, dachte er, »nein, ich will es lieber so machen. Ich will die Sache von einer anderen Seite angreifen. Oder soll ich lieber so verfahren?« Während sich unser Held so mit seinen Zweifeln abmühte und zur Klarheit zu gelangen suchte, war er bis zur Semjonowski-Brücke gelaufen und fasste nun den verständigen, endgültigen Beschluss, wieder umzukehren. »Das wird das Beste sein«, sagte er sich. »Ich will die Sache lieber von einer anderen Seite angreifen, das heißt folgendermaßen. Ich werde ganz einfach unbeteiligter Beobachter sein, weiter nichts. Ich bin nur ein Beobachter, eine unbeteiligte Person. Dann mag sich dort begeben, was da will, ich trage keine Schuld daran. So ist das, so soll es jetzt sein.« Ende von Kapitel 13, Teil 1.